Da das mittlerweile eine Mehrheit glaubt, bekommen die Deutschen keine Kinder mehr und bilden sich ernsthaft ein, die importierten Arbeitskräfte aus aller Welt und deren Kinder wären von Dankbarkeit erfüllt, dass sie dem vergreisenden Volk die Rente zahlen dürfen. Und dass sie das dann auch noch klaglos täten, wenn sie die Mehrheit im Lande sind. Wie naiv kann man sein? Ähnlich wie bei unserem kollektivierten Gesundheitssystem, das Anreize zum ungesunden Leben setzt, ist es auch mit unserem Rentensystem. Solche Systeme können nur von Leuten betrieben werden, die wirklich und ernsthaft unter der Dunstglocke des Keynesianismus stehen. Sie bilden sich ein, dass Wirtschaft die Wissenschaft der Töpfe sei und nicht die Wissenschaft der Anreize. Das sozialstaatliche Anreizsystem führt die Menschen in die gleiche Richtung wie das staatliche Manipulationsgeldsystem, nämlich die Vorsorge zu vernachlässigen und Kosten eigener Entscheidungen auf die Gesellschaft abzuwälzen. Von wo sie aber zurückkommen, wenn das System an seine Grenzen gestoßen sein wird. Der Preis für dieses fehlgeleitete soziale Ingenieurswesen des Staates wird hoch sein. Das Volk wird nicht ausreichend vorsorgen und seine Ersparnisse werden durch die falsche Geldpolitik auch noch verbrannt. Deshalb wird der Tag kommen, da nur die Familie als soziales Sicherheitsnetz überhaupt noch funktionieren wird. Das gilt für das Finanzielle wie auch für das Ideelle. Die Familie hat geringe Grenzkosten bei der Beschaffung von Wohnraum pro Person, jedenfalls in einem freien Markt. Die Familie ist, wenn sie groß genug ist, in der Lage, ein Minimum an arbeitsteiliger Wirtschaft auch in einem Zustand gesellschaftlichen Kollapses zu gewährleisten. Die Familie kann in chaotischen Zeiten ein Verteidigungsbund sein, wenn es um Leib und Leben geht. Die Familie gibt ideellen und psychischen Halt untereinander, weil ihre Mitglieder aus genetischem Egoismus füreinander einstehen. Das leistet keine Kommune, keine Kolchose, keine Straßenbande, kein Wohnblock und keine Kaserne. Das leistet auch kein in Konkurs gegangener Sozialstaat. Die Familie ist jedoch mehr als ein Vehikel für das physische Überleben des Individuums. Sie ist der eigentliche ökonomische Akteur in einer freien Gesellschaft und Marktwirtschaft. Sie ordnet das Leben in einen Zyklus aus Ausbildung, Beruf, Ruhestand und jeweils um einen Abschnitt Zeit versetzt die Ausbildung der nächsten Generation und die Begleitung in das Berufsleben. Dieser Zyklus des Lebens ermöglicht es dem Individuum, über die Grenzen seiner eigenen physischen Existenz hinaus zu wirken, zu planen und auch vorzusorgen. Sie führt eine Zeitpräferenz in unser Handeln ein, welches über unsere eigene Lebenszeit hinausreicht. Das hat nicht nur Implikationen für unser individuelles Handeln, sondern auch für das politische Handeln der Führung eines Landes. Staatschefs ohne Kinder handeln kurzfristig. Europa ist voller Beispiele. Staatschefs mit Kindern handeln langfristig. Eine Liste der europäischen Staatschefs mit und ohne Kinder nach damals aktuellem Stand findet sich schon in meinem Buch »Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen«. Darin fanden sich ohne Kinder Herr Macron, Frankreich, Frau May, Großbritannien, Herr Varadkar, Irland, Frau Merkel, Deutschland, Herr Rutte, Niederlande, Herr Juncker, EU, Herr Conte, Italien, Herr Kurz, Österreich. Die Existenz der Familie ist zugleich dynamisch innerhalb der Gesellschaft, weil Familien durch Heirat untereinander verknüpft werden. Die Familie ist damit nicht weniger als die philosophische Brücke zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Sie motiviert uns, einen Wert im Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes zu sehen. Und das tut sie nicht in der sozialistischen, ideologischen Weise, bei der der Staat die Familie zu substituieren und letztlich zu zerstören sucht, sondern in einer auf Freiwilligkeit begründeten Weise.